ich muss ehrlich persönlich sagen, das, was ich wirklich jeden Tag mache, ist halt Musik. So, ich habe da auch schon ein paar Leute gesehen, die das auch machen, aber halt natürlich nicht so gut wie ich. Manche Leute haten, aber viele feiern das halt. Das ist das Ding. Weißt du, ich finde die Welt so schöner, ne? Wenn ich frei bin. Chill daraus, so muss es ja auch sein eigentlich. Weed rauchen, saufen, stabil. Ich kiff jeden Tag, stabil. So ist auch krass, stabil. Weed rauchen, saufen, Bitches. So.